In einem Podcast habe ich die Geschichte eines Verlierers gehört. Eines seit seiner Geburt geistig schwerbehinderten Mannes, der als Exhibitionist Frauen in der Öffentlichkeit belästigte und deshalb in eine geschlossene Klinik gebracht wurde. Jahrelang lebte er dort, ohne entlassen oder therapiert zu werden. Die Unterbringung eines Menschen in einer solchen Einrichtung kann mehrere hundert Euro am Tag kosten. Laut dem nordrhein-westfälischen Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales sind es 255 Euro pro Tag und Patient. Bei einem einjährigen Aufenthalt wären das etwa 93.000 Euro. Wahrscheinlich ist es naiv, aber ich frage mich, was die Mutter des Mannes, eine Putzfrau, die sich wegen der Arbeit nicht permanent um ihren Sohn kümmern konnte, mit 93.000 Euro hätte machen können. Ihren Job aufgeben, um rund um die Uhr für ihren Sohn da zu sein? In eine Wohnung ziehen, in der er sicher ist und die er nicht ohne ihre Aufsicht verlassen kann? Jemanden dafür bezahlen, dass er Zeit mit ihm verbringt? Ich frage mich, was die Familie von Jasmin, die in einer Wohngruppe leben sollte, weil ihre Eltern sich nicht um sie kümmern konnten, mit über 4.000 Euro im Monat gemacht hätte. In den Urlaub fahren? Kleidung für Jasmin kaufen, die ihr nicht peinlich ist? Ihr ein Hobby ermöglichen, von dem sie träumt? Vielleicht wären sie auch einfach nur in den Freizeitpark gefahren und hätten dort sehr viel Popcorn gegessen. Das wäre überhaupt nicht bürgerlich gewesen. Es hätte nichts mit Bildung zu tun gehabt. Es hätte sie vielleicht einfach nur glücklich gemacht.